Der Krieg war zu Ende, jedoch nicht das Sterben. Denn schrecklicher war noch das Nachkriegsverderben. Es tobten im Lande die feindlichen Horden. Nun konnte man rauben und plündern und morden. Der Deutsche war freiwillig die Helden geknechtet. Verboten die Wahrheit, was deutsch war, geächtet. Es herrschte die Rachsucht, das geistige Elend. Die Niedertracht feierte fröhliche Urständ. Der Sieger fand Glauben und log immer frecher. Nun sind sie die Engel und wir die Verbrecher. Sie haben die grässlichsten Lügen erdichtet, mit geistigem Gifte nur Lumpen gezüchtet. In Presse und Rundfunk die Jugend belogen, wird sie wohl gezielt um die Wahrheit betrogen. Der schändliche Einfluss reicht bis in die Wiege, so nützt man die Macht zu Verleumdung und Lüge. Blickt ihr auf die Jugend, erkennt ihr die Früchte. Aus Widerpart flieht sie in krankhafte Süchte. Sie sieht nicht, sie hört nicht auf Mutter und Vater. Hormone und Rauschgift sind ihre Berater. Behörden und Lehrer, Uniform und der Meister. Verhöhnt und verspottet man jetzt immer dreister. Man kleidet sich lumpig, kriegt speckige Bärte. Es sind Schmutz und Unrat die neuesten Werte. Verherrlicht die Inzucht, die schamlose Liebe. Man weckt, ja, man fördert die krankhaften Triebe. Es gehen bedenkenlos frei aller Strafen, die abartig Liebenden öffentlich schlafen. Die Männer mit Männern, die Weiber mit Weibern. Es gilt erst als Filmkunst bei ganz nackten Leibern. Die Pornografie blüht sogar unter Kindern, denn so ist gewollt von den Freiheitserfindern. Man schmäht die Familie, die Ordnung, die Ehre, als ob das die Welt aus dem Altertum wäre. Man kennt keine Scham, keine Anstandsgefühle, missachtet Gesetze mit eisiger Kühle. Das ist das Ergebnis des Sieges der Lüge, des Neides, des Hasses, der niedrigen Triebe. Man rührte dem Mob auf, er schwimmt, oh welch Schande, seit Ende des Krieges am obersten Rande. Der schlafende Deutsche, er lässt es sich bieten, genießt nur den Wohlstand und gibt sich zufrieden. Wir wissen, das Wort klingt fürs Erste verwegen, doch wir treten an und wir kämpfen dagegen. Erzwingen wir Guten nicht bald eine Wende, so ist das ganz sicher der Anfang vom Ende.